WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt käufliche Liebe. Ich möchte sehr gerne mit Huren sprechen, mit Strichern sprechen. Ich möchte mit Leuten natürlich sprechen, die zu Huren und Strichern gehen. Warum geht ihr dorthin? Und überhaupt grundsätzlich, was denkt ihr über Sex für Geld? Und hat euch käufliche Liebe schon mal in große Bedrängnis gebracht? Also ist beispielsweise eine Beziehung kaputt gegangen oder habt ihr euch eine Erkrankung geholt oder was auch immer? Wenn ihr gerne mit mir über käufliche Liebe sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heißt Jenny. Jenny ist 45. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Zu unserem Thema käufliche Liebe. Ja. Warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, weil ich dazu auch einiges zu sagen habe, nämlich, dass im Grunde genommen die Liebesdame, so nenne ich die jetzt mal, ihr auch dafür sorgen, dass es nicht so, also dass es nicht so viele Vergewaltigungen gibt, nicht so viele Scheidungen. Mhm. Und aber ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr anstrengender und sehr, sehr depressiver Job gewesen. Also, du willst eine Lanze für Huren brechen. Ja. Und ich höre daraus, dass du selbst in dem Job gearbeitet hast. Ja, ich war über 10 Jahre da drin. Ja. Wann bist du ausgestiegen? Du bist jetzt 45. Wie alt warst du? Wie ich ausgestiegen bin, das war 2004. Ja, also 40, 39, 40 so. Ja, dann habe ich das nochmal sporadisch mal gemacht, aber richtig raus bin ich seit 4, 5 Jahren, dann bin ich komplett raus. Was war für dich das Schwierigste und Anstrengendste an und in diesem Job? Die erste Zeit. Warum? Das ist eine andere Art von Sexualität. Der Gast kommt dahin, der sucht das Mädchen aus. Mhm. Selber hat man keine Freiheit zu sagen, ja, ich möchte nicht. Mhm. Und es ist dann uninteressant, ist der jetzt alt, riecht der unangenehm. Und ich kann versichern, viele riechen unangenehm. Mhm. Also die Jungs machen sich nicht mal die Mühe, vorher zu duschen? Nein, vorher nicht. Deswegen waschen wir die dann unten. Was? Ihr wascht die unten rum? Ja, Wie machst du das? Mit dem Waschläppchen oder wie? Ja, mit Wasser, Seife, Waschlappen. Nein! Da kommt ein Freier, kam ein Freier zu dir und der stank am Pimmel und dann hast du den erstmal unten rum gewaschen? Wir waschen die alle. Ach, das habe ich noch nie gehört. Das ist ein sogenanntes Vorspiel, das kriegt man dann von dem Betreiber beigebracht. Und das lassen die Jungs sich dann auch gefallen? Ja. Das finden die dann schon ein bisschen geil? Das finden die schon geil. Aber für euch ist es ein reiner Akt der Hygiene? Ja, eben, genau. Aha. Und dann können die halt mit einem machen, was sie wollen. Allerdings immer geschützt. Mhm. Es kommen dann natürlich auch solche Fragen wie, geht denn das auch mal ohne? Mhm. Aber das muss man dann verneinen. Natürlich gibt es Frauen, die sagen, ja klar, ein bisschen mehr Geld und dann geht halt ohne. Hast du eigentlich in einem Bordell gearbeitet? Nein, ich habe immer nur in Privatclubs gearbeitet. Ah ja, okay. Mhm. Ja, und dann... Also ich hatte gefragt, was das Schwierigste war. Dann hast du gesagt, die erste Zeit. Und da wolltest du noch ein bisschen erzählen. Also erstmal die stinken, viele stinken. Man hat jedes Mal das Gefühl, man ist vergewaltigt worden, weil die halt fremd sind. Mhm. Und die ja dann auch mit einem machen, was man will. Ich war 29 Jahre alt, in meinen Augen war ich noch jung. Und ich hatte bisher immer nur meinen Partner, meinen Ex-Mann als meinem Partner. Und dann plötzlich so viele verschiedene Männer. Mhm. Und jeder war anders. Und dieses Gefühl, vergewaltigt zu werden, resultiert sicherlich auch daher, dass die Freier, die meisten zumindest, dich als Mensch gar nicht sehen. Nein. Sondern einfach nur als Sexpuppe. Das ist eine Ware. Eine Ware. Die reden auch kaum, die schmusen nicht. Ja. Die kommen rein, die behandeln einen wie eine Ware, dann ziehen die sich an und dann verziehen die sich wieder. Mhm. Ist das eine Erfahrung, die du die ganzen 10 Jahre gemacht hast? Ja, nein, ich habe zu einigen Freiern ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut gehabt, dass man sogar schon befreundet war. Mhm. Und da hat man dann vieles gehört gekriegt. Wir haben uns unterhalten. Ich habe dann mal gefragt, redet ihr eigentlich am Stammtisch über solche Frauen, dass ihr sagt, oh, die ist gut, da gehe ich mal hin, mhm, oder so. Mhm. Und warum kommst du überhaupt? Ja, damit ich mich nicht scheiden lassen soll. Meine Frau, die will da nicht mehr. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Mhm. Und nein, meine Frau, die möchte nicht alles mitmachen, aber ich habe nun mal das Bedürfnis dazu. Mhm. Daher meinst du, dass der Dienst der Hure ein wichtiger Dienst ist, weil ja sie quasi Ableiter sind für manche Gefühle und Bedürfnisse. Genau, genau. Die Männer sonst sich nicht erfüllen könnten. War es wirklich so, dass du bis zum Ende dieser Tätigkeit dieses Gefühl der Vergewaltigung hattest? Bis zum Ende, und das verfolgt mich noch. Das war einer der Gründe, warum ich dann auch einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich habe keine Gefühle mehr zu Männern aufbauen können. Mhm. Ich bin also seit meinem Austritt Single, durch und durch. Ich lasse keine Männer mehr an mich ran. Mhm. Ich habe nur einen einzigen besten Freund, der doppelt so alt ist wie ich. Ja. Der würde sich im Traum nicht einfallen lassen, mich anzurühren. Ja. Es darf mich auch keiner anfassen. Noch nicht einmal mein eigener Sohn darf mich mehr im Arm nehmen. Ich das emotional nicht mehr verpacken kann. Und das hängt alles zusammen mit der Tätigkeit als, ja, Prostituierte. Ja. Da gab es, als du dann aufgehört hast, gab es da ein besonderes Erlebnis, was so der I-Punkt auf alles war, nachdem du gesagt hast, jetzt kann ich nicht mehr? Ja, und zwar hatte ich damals eine neue Beziehung, mit der war ich 5 Jahre zusammen. Ach, während du als Prostituierte gearbeitet hast? Ja, und zu ihm war ich ehrlich und habe ihm das auch gesagt. Und ja, er hatte auch richtig von profitiert. Er ist nämlich mit meinem Geld immer spielen gegangen. Mhm. Er war also spielsüchtig, das habe ich aber nicht gewusst. Das hat mir dann mein Sohn durch Zufall mal erzählt. Und er hatte sich dann irgendwann aus Hass zu meinen Kindern gewandt und hat gesagt, heute Abend um 19 Uhr sitzen wir alle am Tisch, da muss ich mit euch reden. Mhm. Und dann saßen wir 4 da, meine Kinder, mein Freund und ich. Wie viele Kinder waren es? 2. So, und wie alt waren die zu der Zeit? Meine Tochter, die war 16. Ja. Und mein Sohn war fast 19. Mhm. So, jetzt sitzt ihr da. Und dann? Ja. Und dann schmisst er auf den Tisch, eure Mutter ist eine Hure, die prostituiert sich, weil ich ihm kein Geld mehr geben wollte. Oh mein Gott. Und dann guckten die 2 mich an, Mama, und dann konnte ich nicht mehr lügen. Mein ganzes Leben war nur ein Lügenchaos. Was hattest du den Kindern vorher gesagt, was du arbeitest? Dass ich im Außendienst arbeite. Und das haben die so hingenommen? Die haben nicht das weiter... Das haben die so hingenommen. Mhm. Ja, und dann haben die, wie haben die Kinder auf dich reagiert? Meine Tochter hat mich gehasst, die hat keinen Kontakt mehr zu mir. Bis heute? Bis heute. Mhm. Die hat auch niemals nachgefragt, warum ich das getan habe. Mhm. Mein Sohn, der hat gesagt, Mama, warum hast du das gemacht? Ich sage, ich musste euren Lebensstandard aufrechterhalten. Der Papa war damals weg. Mhm. Wir hatten eine sehr hohe Miete. Ihr hattet eure Ansprüche. Was hätte ich machen sollen? Ist das wirklich der Grund, weswegen du in die Prostitution gegangen bist? Ja, aus finanzieller Not. Es hätte keinen anderen Weg gegeben? Doch, das weiß ich heute. Ich hätte zum Jugendamt gehen können und den Unterhalt einklagen können, weil ich ja eigentlich hauptberuflich unterwegs war. Mhm. Was hattest du denn vorher beruflich gemacht? Nee, das mache ich ja immer noch. Ich habe in der Netzwerksicherheit gearbeitet. Also ich arbeite in der Netzwerksicherheit. Netzwerksicherheit hast du als Sicherheitsmensch, oder? Ja, ich bin Microsoft-zertifiziert und kümmere mich um Netzwerke, also richtige... Ach so, ich verstehe. Genau. Also ein durchaus solider Beruf. Ja. Und mit diesem Beruf hättest du, naja, du hättest es schon schaffen können damals, ne? Ich hätte es schon schaffen können, meine Tochter. Wenn du alles in Bewegung gesetzt hättest, hättest du es schaffen können. Ja. Aber Jenny, das ist ja ein wahnsinniger Schritt, wenn man überhaupt nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat. Ich gehe mal davon aus, dass das früher bei dir so war. Mhm. Dann diesen Schritt zu machen, das kostet doch eine irre Überwindung. Das war eine irre Überwindung. Wie bist du überhaupt in Kontakt gekommen dann zum Milieu? Durch eine Bekannte. Also da war eine Freundin und die hatte eine Bekannte. Die Freundin wusste auch, dass die Bekannte da drin arbeitet. Und die hatten sich irgendwann unterhalten und die sagten dann, Hör mal, du, die Jenny, die hat auch voll die Geldprobleme. Hast du da nicht irgendwie was, dass man mit ihr über irgendwas reden kannst? Mhm. Also für meine Freundin war das normal, darüber zu reden. Mhm. Und dann hat sie mich irgendwann mal angesprochen und sagte, du, ich hab da was, willst du das nicht mal ausprobieren? Aber da, als du dann kapiert hast, um was es geht, da war doch ein Schock erstmal da, oder? Ja, natürlich. Also ich war entsetzt. Ich hab die gefragt, ob die alle Tassen im Schrank hat. Und dennoch hast du es gemacht. Ja, eine Woche später, wie das Geld dann immer knapper wurde. Mhm. Ich habe verdient, aber ich hatte nicht die Einnahmen, wie ich Ausgaben hatte. In diesen 10 Jahren, hast du denn da gut verdient? Wenn ich da mal unter 800 D-Mark aus dem Haus ging, dann war das schon echt wenig. Also wirklich. Also ich bin eine sehr, sehr hübsche Frau. Ich bin schlank, ich bin groß, ich habe ganz lange Haare, ich habe ganz helle, schöne, blaue Augen. Reden, und wenn ich da reden, wirklich... Reden wir von 800 pro Tag? Ja. Ach so. Ja. Selten, dass ich unter diesem Betrag, es war immer mehr gewesen. Das heißt, du hast viel Geld verdient. Ich habe richtig viel Geld. Eine ganze Menge hat aber dein Partner wieder durchgebracht, dem du das gegeben hast. Ja, ich habe ihm das nicht gegeben. Wir hatten eine gemeinsame Bankkarte. Ach so. Wie viel Geld ist denn nun übrig geblieben von dem vielen Geld, was du verdient hast? Ja, nachdem ich mich von dem getrennt habe, musste ich mein Leben wieder neu aufbauen. Das heißt, ich bin mit meiner Tochter dann aus dem Haus ausgezogen. Meine Tochter ist dann kurze Zeit später aus unserer kleinen Wohnung ausgezogen, weil sie das ja nicht verpacken konnte. Mhm. Und was hatte ich davon noch übrig? 5.000. Ach du je. Hast du so eine Summe, wie viel du insgesamt verdient hast? Hast du das mal durchgerechnet? Also ich müsste so 200.000, müsste ich so verdient haben. Ja, also auf 10 Jahre gesehen ist das ja auch dann nicht so viel. Doch. Naja, ich kann es jetzt gar nicht rechnen. Ich habe ja immer nur 3 bis 4 Stunden gearbeitet. Ach so, okay, verstehe. Ich habe nie eine ganze Nacht durchgezogen, weil ich musste ja am nächsten Tag auch wieder im Büro stehen und das Netzwerk für Großbanken und sowas irgendwie kennen. Das halten wir mal fest, das hast du ja alles parallel gemacht. Ja. Das heißt, du warst voll belastet. Aber das Ganze hat jetzt ein schlimmes Ende genommen. Du bist seelisch ziemlich verletzt und... ja, belastet nach wie vor dadurch. Ja, ich habe Schlafstörungen bekommen. Mhm. Ich habe angefangen, Alkohol zu trinken. Mhm. Ich habe angefangen zu rauchen, also ganz normale Zigaretten. Ich meine, vom Alkohol bin ich mittlerweile weg. Bei den Zigaretten bin ich auf eine pro Tag runter, aber die eine ist trotzdem immer noch rauchen. Mhm. Ich bin krank geworden. Und die seelische Belastung ist da. Ja. Jenny, ich danke dir, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast. Ich möchte aber auf jeden Fall, weil wir das ja immer sehr gerne anbieten in den entsprechenden Fällen, dass du jetzt auch noch mit meinem Psychologen sprichst, mit dem Jürgen. Mhm. Ein sehr netter Mann, der dir sicher noch ein paar gute Ratschläge geben kann, wie es dir vielleicht doch in Zukunft etwas besser gehen könnte. Ja, danke schön. Danke für dein Vertrauen und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Leg du bitte auf und Jürgen ruft dich gleich an. Mach ich, danke schön. Tschüss. Schönen Abend. Danke schön. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht, käufliche Liebe. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was denkt ihr grundsätzlich über käufliche Liebe? Welche guten, bizarren oder auch schlimmen Erfahrungen habt ihr in dem Milieu der käuflichen Liebe gemacht? Ist mal etwas Schlimmes passiert? 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Robert, 16 Jahre alt. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Bin ein bisschen erstaunt, dass du mich zu dem Thema anrufst. Wie kommt's? Es kommt dadurch, dass ich... Also ich habe einen neuen Kumpel eben kennengelernt und dann hat man mal immer so spaßeshalber irgendwie über Bordell und so geredet und irgendwie wurde das halt immer mittlerweile dann immer ernster und wir waren auch noch bei der Jungfrau. Mhm. Und dann war das so weit, dass wir eben irgendwann mal in Bordell gegangen sind. Wie lange liegt das jetzt zurück? So 3 Monate ungefähr. Ja. Da bist du mit deinem Kumpel da hingegangen. Und der ist auch ungefähr in deinem Alter. Ja, der war 17. Naja, okay. Und wie war das da? Da kamt ihr zwei jungen Kerle da an und wie lief das da ab? Naja, wir haben erstmal unsere Motorräder so ein bisschen abseits geparkt, dann sind wir da rein. Dann waren da sogar so schon zwei leicht bekleidete Frauen eben. Dann sind wir weiter rein, dann standen da eben die Frauen, also es war nicht ganz so groß. Und ja, dann war das natürlich erstmal total aufregend. Dann sind wir da weiter durchgegangen. Dann meinte eben eine zu ihm, ob er nicht Lust hätte. Dann meinte er nur, wie viel das kosten würde. Dann meinte sie 30 Euro und dann meinte er, ja, okay. Also und seid ihr einzeln angesprochen worden, nicht beide zusammen gleichzeitig? Nee, aber also in meiner Ausbildung, da haben mir auch schon Leute gesagt, also dass das auch kein, das passiert auch schon mal öfter, dass zwei zusammen angesprochen werden. Genau. So, jetzt hat eine Frau deinen Freund angesprochen und dann sind die in ein Zimmer, haben sich zurückgezogen. Ja. Und dann standst du da. Und dann? Ich habe dann so 3 Meter entfernt an einer Ecke gewartet, wo eben nicht ganz so viel los war, wo auch eigentlich man nicht wirklich gesehen wurde. Und dann konnte ich das halt erstmal wirklich so gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Halt, und dass der einfach so gerade sein erstes Mal in der Zeit hat, während ich da so stand. Das war schon, das glaube ich, irgendwie komisch. Und also wie gesagt, ich wollte auch erst gucken und als ich dann da war, dann kam das Ganze einfach so total unwohl vor und ich wusste irgendwie, dass das nicht das Richtige ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass er das im Nachhinein ein bisschen bereut. Und dann hat dich keine Frau gezielt angesprochen? Nee, also da standen, wo wir lang gegangen sind, nur 2 Stück. Und dann, also die... Ich wurde auch angesprochen, man wird halt wirklich von jeder gefragt, aber ich habe dann einfach nur Nein gesagt und dann habe ich da auf eine Ecke gewartet, wo mich, wie gesagt, keiner gesehen hat. Deswegen wurde ich auch nicht weiter angesprochen. Ach so, das heißt, du bist dann bei deinem Nein auch geblieben? Ja. Ja, du hast dann auf deinen Freund gewartet, bis der wiederkam und dann seid ihr nach Hause gefahren? Ja, dann haben wir uns halt noch vorher so... wohin gesetzt, dann hat er alles erzählt und dann sind wir gefahren. Wie fand er das denn da? Er fand das eigentlich so im ersten Moment ziemlich cool. Aber ich glaube so im Nachhinein halt eben nicht. Das ist ja irgendwie dann doch so diese Moral. Kannst du es noch näher erklären? Du hast es gerade schon ein bisschen erklärt, aber doch vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, was dich zurückgehalten hat? Weil ich irgendwie nicht so mein erstes Mal haben wollte. Irgendwie finde ich, ist das ja mehr und man sollte ja auch nicht das so zur Normalität werden lassen. Zum Beispiel, er hatte jetzt sein 2. Mal Sex auch wieder im Puff. Ach so. Und das will ich halt nicht. Und aber trotzdem finde ich es halt irgendwie aufregend, dahin zu gehen. Ja, klar, es ist aufregend und man hat ja auch ein bisschen Angst davor, ne? Wenn man da zum ersten Mal reinkommt, ist ja alles so neu und man weiß gar nicht, was da so passiert. Du hattest bestimmt auch Lampenfieber, ne? Ja, wobei das bei ihm deutlich stärker war. Also irgendwie, ich kann mich darauf ziemlich gut einrichten, so dass man nicht erwischt wird. Und er hatte da schon ziemlich Panik, obwohl er gerade noch ein halbes Jahr gewartet hätte, bis er 18 wäre. Aber er hatte ziemlich Panik davor, dass wir irgendwie rausgeschmissen werden und so, aber ja. Ich finde deine Einstellung gut, Robert. Das kann ich gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich möchte mein erstes Mal irgendwie in einer anderen Situation erleben, als denn in einem Bordell oder einem Puff. Finde ich sehr gut. Ich finde es auch toll, dass du dann da nicht mitgemacht hast, dass du einfach da sitzen geblieben bist und hast gewartet und dann war es gut. Respekt. Ich finde es gut. Ja, danke. Ja, wirklich. Wirklich. Wem habt ihr es erzählt, dass ihr da wart? Wir haben eine Clique, mit der wir so Motorrad fahren, denen haben wir das dann erzählt. Und die fanden das auch, also die waren auch so ein bisschen sauer auf den. Achso, die waren sauer auf den. Die haben nicht spöttisch über dich gesprochen, sondern die waren eher sauer auf den, dass er das gemacht hat. Ja, so ein bisschen, wie man das halt machen kann und so. Und die haben mir dann auch nochmal so, oder zumindest einer hat mir richtig ins Gewissen geredet, so dass ich das auf gar keinen Fall machen soll, weil der sonst richtig sauer auf mich ist. Und das war auch gut. Ich gehe mir davon aus, dass du keine Freundin zurzeit hast. Nee. Gab es denn schon so leichte sexuelle Erfahrungen bei dir? Ja, die gab's, aber eben nicht, dass man jetzt sagen könnte, von jetzt ist ein erstes Mal oder so. Aber irgendwo denke ich halt auch irgendwie, dass die Zeit es wahrscheinlich macht oder halt auch der Zufall. Aber das ist halt doch irgendwie schwer, so darauf zu warten. Und irgendwie ist man ja schon... Ja, aber lass dir Zeit. Ich meine, du bist 16. Das ist gar kein Ding. Da muss man noch nicht alles gemacht haben. Sei da völlig cool. Und wenn das noch 2 Jahre dauert, ist es auch okay. Das ist heute irgendwie so ein Wahn, dass alles so schnell passieren muss und alle müssen schon alle Erfahrungen gemacht haben. Völliger Quatsch. Ist okay so, finde ich. Was glaubst du, warum dein Freund nochmal hingegangen ist? Ja, weil es natürlich schon Spaß macht und das zweite Mal ist natürlich eigentlich dann gar keine Überwindung mehr, würde ich mal so behaupten. Mhm. Also wenn man das erste Mal gemacht hat, warum denn nicht ein zweites Mal? Mhm. Und deswegen finde ich das auch gut, dass ich das nicht gemacht habe. Finde ich auch. Robert, danke, dass du uns das erzählt hast. Und, ja, danke auch. Wie gesagt, lass dir Zeit und genieß alles, was du so erlebst. Und wenn's auch kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne. Dann ich leg auf, Adresse. Genau, du kennst das schon, genau. So mach es bitte. Mach's gut, mein Lieber. Alles tschüss. Klar. Danke, tschüss. Ciao. 1:21 Uhr, käufliche Liebe, heute unser Thema. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch darüber mit mir unterhalten wollt. Habt ihr Erfahrungen mit käuflicher Liebe gemacht? Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen? Was denkt ihr darüber? 0800 220 50 50. Lia ist hier. Lia ist 28. Guten Morgen, Lia. Hallo, guten Morgen. Hallo, Lia. Hi, Domian. Schön, dass du anrufst. Zu dem Thema. Weswegen rufst du zu dem Thema an? Ja, käufliche Liebe. Also ich bin heute 28 geworden und ich mache das, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Ich habe Sie verstanden. Du machst es, seitdem du 15 Jahre alt bist? Genau. Ah, du arbeitest als Prostituierte, als Hure. Genau. Du ist das ja verdammt früh mit 15. Da bist ja fast noch Kind oder Jugend, auf jeden Fall Jugendliche. Wie kamst du in dem frühen Alter da rein? Ja, das ist schon krass. Eine Freundin von mir, die hat das gemacht und hat mich immer versucht zu überreden, komm doch mal mit und da kann man gut Geld verdienen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und irgendwann hat sie mich doch dann geschafft zu überreden und bin dann mal mitgekommen und habe gesehen, dass man da eben halt gut, viel, schnell Geld verdienen kann. Und wohin hat sie dich mitgenommen? In ein Bordell, einen Club? Nee, sie hat am Straßenstrich gearbeitet und hat mich da im Freien mit nach Hause genommen. Boah, wie gefährlich. Straßenstrich, 15 Jahre alt. Und ein Freier hatte ich mir nach Hause genommen. Genau. Mhm. Was haben denn haben deine Eltern das nicht mitbekommen? Nee, erst nicht. Als ich dann eines Tages, ein paar Tage später, am Straßenstrich stand, bin ich mit einem Freier mitgefahren im Auto. Und ja, da hat die Polizei mich erwischt und dann haben die meine Mutter angerufen und so hat sie das erfahren. Und ich habe es gerade nicht verstanden. Hat der die Polizei angerufen oder hat die Polizei euch erwischt? Die Polizei hat uns erwischt. Ah, okay, Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja, und haben dann meine Mutter angerufen. Mhm, ja. Die war natürlich total geschockt, weil ihre Tochter mit 15 auf dem Straßenstrich, das ist ja nicht... Was hat denn deine Mutter da gesagt oder deine Eltern? Die hat monatelang mit mir kein Wort gesprochen. Meine ganze Familie war natürlich geschockt und... Lebte dein Vater, lebtet ihr in einer Familie, dein Vater auch? Mein Vater wusste das auch, aber meine Mutter ist alleinerziehend. Ach so. So, jetzt hat die Mutter erstmal kein Wort mit dir gesprochen. Und trotzdem hast du es dann weitergemacht? Ja, weil ich bin dann von zu Hause abgehauen. Mhm. Weil es gab mega Stress und Diskussionen und Aber mit 15 ist man ja eigentlich auch noch auf der Schule. Ja, da bin ich nicht wieder hingegangen. Also von zu Hause abgehauen, Schule abgebrochen und wieder auf den Straßenstrich gegangen? Genau. Und wo hast du da gewohnt in der Zeit dann? Mal hier, mal da, lange Zeit auch auf der Straße gelebt. Hast du das alleine gemanagt oder gab es so etwas wie einen Zuhälter? Nee, ich habe das alleine gemacht. Bis heute? Ja, bis heute. Oh. Ich habe zwischenzeitlich, also wie gesagt, ich bin jetzt 28, mache das jetzt lange Jahre. Ich habe auch mal für jemanden gearbeitet, also nicht in einem Club, sondern Escort-Service. Mhm. Und der hat mir aber sehr viel Geld eben halt abgenommen und deswegen habe ich gesagt, nee, das ist nicht für mich, mach das lieber alleine. Und arbeitest du heute auch wieder auf dem Straßenstrich? Nee, mittlerweile nicht mehr, weil das ist, also es sind Preise, das ist eigentlich echt schlimm und die Männer beuten die Frauen richtig aus. Ist meine Meinung, also für 20, 30 Euro. Also bist du in einem Club oder in einem Bordell? Ich arbeite jetzt übers Internet. Ach so, übers Internet. Das heißt, kommen dann die Freier zu dir nach Hause oder gehst du zu denen hin? Ich schalte Anzeigen im Internet, gibt bestimmte Seiten, also ich werde jetzt nicht den Namen nennen oder so. Da kann man Anzeigen mit Bildern reinstellen, da können die Männer sich telefonisch bei dir melden oder per E-Mail. Und dann macht man eben halt Dates aus und dann fahre ich zu denen nach Hause, im Hotel oder auch im Auto. Mhm. Aber mit zu denen nach Hause fahren, stelle ich mir sehr gefährlich vor. Du weißt ja gar nicht, wo du dahin gerätst. Ja, mir ist da auch schon zwei, dreimal was passiert. Also natürlich ist das nicht ungefährlich, das stimmt, ja. Ist was Schlimmes passiert schon? Ja, schon. Also mich haben mal zwei Männer eingesperrt die ganze Nacht und haben mir was ins Glas getan. Die waren richtig brutal auch zu mir. Mhm. Hast du die, konntest du die Anzeigen hinterher? Ja, unbekannt, weil ich hab da zwar schon noch Erinnerung dran, aber ich weiß das gar nicht mehr genau und ich weiß ja auch nicht, wer diese Männer waren, ne? Also ist das im Sande verlaufen dann? Genau, im Sande verlaufen, ja, kann man so sagen. Ich hatte gerade das Gespräch mit dem Robert, der 16 Jahre alt ist. Du warst 15 Jahre, als du angefangen hast. Dann hast du deinen ersten Sex auch mit einem Freier gehabt? Nee, das nicht zum Glück. Nee. Wenn man so früh anfängt, in diesen Job zu gehen, in diese Tätigkeit zu gehen, hat man überhaupt noch eine private, eigene Sexualität, die man hüten und schützen kann? Ich bin jetzt lange Single und ehrlich gesagt, soll ich das sagen? Eigentlich denke ich mittlerweile nur noch schlecht über die Männerwelt. Mhm. Und Privatsex habe ich meistens eigentlich gar keine Lust mehr, weil du es den ganzen Tag machst. Ja, genau. Mhm. Kann man so sagen, ja. Du denkst schlecht über die Männerwelt. Höre ich daraus, dass dir dein Job, deine Tätigkeit keinen Spaß macht? Stimmt das? Nein, nee, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Und das geht auch sehr auf meine Psyche. Und ich kriege mittlerweile Antidepressive von meinem Hausarzt. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest und wenn du zaubern könntest, würdest du da rausgehen? Ja. Sehr gerne. Das ist eben halt, wenn ich jetzt sehe, ich könnte, also gut, ich habe natürlich keinen Schulabschluss, keine Ausbildung. Ich habe ja gerade erzählt, ich bin ja früh von zu Hause weggelaufen auch. Hast du denn Geld gespart? Das nicht, weil ich eben halt in dieser Szene auch durch Drogen drangekommen bin. Ach so, ach, das kommt auch noch dazu. Ja, und da kann man dann nicht viel Geld sparen. Das heißt, viel Drogen, Geld für Drogen ausgegeben, dann wahrscheinlich auch für Luxusartikel, schicke Klamotten und Wohnung oder weiß ich was. Ja, Heroin eben halt. Und ne? Heroin. Mhm. Mensch, Lia, das ist aber jetzt, wenn du das so sagst, weißt du, mir das so schilderst, da schreit in mir alles, dass du jetzt die Notbremse ziehen musst. Ja, ich bin auch zurzeit auf einer Warteliste, dass ich jetzt eine Therapie Anfang. Mhm. Das habe ich noch nie gemacht, das erste Mal. Ich habe auch sehr viel Angst davor, aber weil ich kenne ja eigentlich kein anderes Leben. Es gibt ja auch Aussteigerhilfen und Aussteigerprogramme für Huren, weißt du das? Nee. Mhm. Das organisieren ehemalige Huren, die helfen den Mädels, wenn sie da raus wollen, da rauszukommen. Weil, wie in deinem Fall, das ja oftmals sehr schwierig ist. Ja, wie ich dir gerade gesagt habe, ich kenne ja eigentlich kein anderes Leben, weil mit 15 ist man noch ein Kind oder eine Jugendliche und andere Mädchen in meinem Alter schwimmt im Sommer oder sonst was und ich dann nur immer im Straßenstrich oder... Hast du dich denn zumindest immer geschützt? Wenn ich ganz ehrlich bin, nein, weil manche Männer, die bieten so viel Geld und... Bist du denn gesund noch? Nee, ich habe Hepatitis C mittlerweile. Hepatitis C, also Mensch, Lia. Noch ein Argument mehr, dass du raus musst. Also mit der Therapie, das finde ich schon mal einen guten Einstieg, dass du eine richtige Therapie machst. Willst du die Therapie in einer Klinik machen? Ja, genau. Sehr gut, das ist schon mal sehr gut. Jetzt werden wir uns gleich mal nochmal schlau machen wegen dieser Aussteigerprogramme. Das möchte ich dir gerne noch an die Hand geben. Ja. Wenn du mit den Mädels, mit den Frauen da Kontakt aufnimmst, glaube ich, bist du auch schon mal auf einer guten Linie. Und die Therapie zu machen... Habe ich noch nie gehört, also kann ich ja mal mit denen reden, warum nicht, ne? Weil die sind erfahren und die wissen einfach auch, wo es lang geht und können da sicher sehr gute Ratschläge geben. Liebe Lia, dann bitte ich dich aufzulegen. Du wirst von meinem Psychologen zurückgerufen, der gibt dir diese Anschriften. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du den Absprung schaffst. Ich sage dir ganz klar von dem, was du mir erzählt hast, du musst daraus, ohne Wenn und Aber. Ja, vielen Dank, Domian. Ich habe gehört, du hörst auch bald auf, deine Sendung gibt's bald nicht mehr. Ende des Jahres, ja. Ja, gut, das trotzdem, ich fand deine Sendung gut, ich habe die auch jahrelang immer verfolgt und dieser Robert hat gerade nach dem Autogramm gefragt, ich würde mich auch drüber freuen. Machen wir gerne, dann kannst du gleich dem Psychologen deine Anschrift geben und dann schicke ich dir gerne eins. Alles Gute und ich drücke dir die Daumen, Lia. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ich will doch mal an dieser Stelle mal alle Huren und Stricher grüßen, die uns so zuschauen und zuhören. Ich weiß, dass im Milieu diese Sendung oft geguckt und gehört wird. Herzliche Grüße hier von uns aus Köln. Walter. Walter ist 48. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Walter. Ja, also ich bin selber Freier. Ja. Und ich habe ein ganz spezielles Thema in Bezug auf die käufliche Liebe, das sogenannte schwedische Modell, hast du davon schon mal gehört? Ja, erklär es uns nochmal. Ja, in Schweden ist es so, dass eben nur und ausschließlich der Freier bestraft wird. Nicht die Frau wird bestraft, sondern nur der Freier. Und also mir leuchtet das überhaupt nicht ein. Und ich wollte dich direkt fragen, ob du das gut findest oder ob du dafür bist, dass man das auch in Deutschland einführen sollte. Nein, oder? Bin ich nicht für. Das ist so das Modell von Alice Schwarzer, glaube ich. Und ja, genau. Die wird jetzt auch. Es gibt irgendwie Alice Schwarzer und dann gibt es noch so eine Ordensschwester, die heißt Lea Ackermann. Mhm. Und die beiden, die wollen das auch in Deutschland einführen. Und es gibt auch einen schwedischen Polizisten. Das heißt, ich habe das alles im Internet so ein bisschen verfolgt. Simon Häggström, also mit Häggström. Ja. Und der geht quasi in Europa auf Tour und wirbt dafür, dass man überall das schwedische Modell einführt, dass er also angeblich der Königsweg, um mit der Prostitution umzugehen, eben nur und ausschließlich den Freier zu bestrafen. Ja, ich finde das völligen Schwachsinn. Und für mich zählt auch die Meinung der Frauen. Und ja, das finde ich nämlich auch. So, genau. Und wenn man die Frauen hört, wenn man Reportagen macht im Milieu, wenn man Umfragen macht im Milieu, lehnen die Frauen das ja alle ab. Und so wird man dieses uralte Gewerbe auch nicht verändern können. Was ich wichtig finde, ist, dass die Frauen ihre Rechte kriegen müssen, dass sie ordentlich bezahlt werden, dass sie ordentlich behandelt werden. All das, darüber müssen wir gar nicht reden. Aber das, ja, da stimme ich natürlich voll zu, das ist ja gar keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass das eine Chance in Deutschland hat zur Realisierung. Das sind so tolle werbewirksame Auftritte von Frau Schwarzer, wenn sie da mal wieder in die Öffentlichkeit mitgeht. Ja. Aber ich glaube, dass das keine Zukunft hat. Du bist Freier, sagst du? Ich bin Freier, ja. Wie oft gehst du in einen... Einmal im Monat ungefähr, und durchschnittlich ungefähr einmal im Monat. Bist du in einer Beziehung? Nein. Es ist auch bei mir so, dass ich lebe meine Sexualität eigentlich ausschließlich in der Prostitution. Warum? Das hat sich so ergeben, also als Kind, in den 1980er Jahren, ich bin Einzelkind, war von einer alleinerziehenden Mutter und bin ja häufig umgezogen. Ich hatte nie so einen richtigen Anschluss in der Clique und hatte auch Erfahrungen mit Mobbing. Ich habe dann irgendwann mal die Prostitution entdeckt für mich und bin dabei daran hängen geblieben. Das heißt, du hattest nie mal eine längere... Doch, ich hatte ein einziges Mal, vor ungefähr 25 Jahren, hatte ich eine Beziehung, die aber nicht sehr glücklich verlaufen ist, leider. Ah. Und dann habe ich mir überlegt, ich bleibe bei der Prostitution. Es hat auch den folgenden Hintergrund, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ja. Ich habe eine gewisse, ich sage es ganz offen, ich habe eine gewisse Phobie oder Angst, dass ich quasi heirate und dann geschieden werde und einer Frau gegenüber unterhaltspflichtig werde. Mhm. Und da sage ich mir selber, wenn ich jetzt so, weiß ich, ich zahle ungefähr 100 bis 150 Euro im Monat für Prostituierte. Einmal im Monat reicht mir, das ist so. Und, aber du musst ja nicht, du musst... weg, als wenn ich jetzt geheiratet natürlich, hätte, aber und geschieden wäre und dann mehrere, wenn dann irgendwas 400, 500, 600 Euro Unterhalt im Monat hätte zahlen müssen. Okay, aber du musst ja nicht heiraten. Nein, aber irgendwie weiß ich nicht. Du könntest ja eine Beziehung führen. Ich habe eine furchtbare Angst auch davor, irgendwie einer Frau gegenüber unterhaltspflichtig zu werden und dann irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein sehr ganz kurioses Argument, das habe ich nie gehört von einem Verheirateten. Deshalb. Ich will dir mal. Halt, ich muss noch was fragen. Du bist ja ein sehr guter und schneller Sprecher, deswegen muss ich dazwischen gehen. Das heißt, in all diesen vielen Jahren gab es nie Sex. Mit Frauen? Nein. Nie. Immer nur mit Prostituierten. Also ein einziges Mal, wie gesagt, vor ungefähr 25 Jahren. In der Beziehung, ja. Und dann sonst immer nur mit Prostituierten. Ach, das ist ja auch höchst ungewöhnlich. Gehst du immer zu derselben Prostituierten? Nee, das kann sich schon mal wiederholen, aber im Prinzip variiere ich lieber. Es kann sich aber auch mal wiederholen, das ist schon so. Wie viel zahlst du jedes Mal? Du hast es gerade gesagt, ungefähr 150? 100 bis 150, ja. Manchmal auch 200, aber nie mehr als 200. Meistens so 100 bis 150, 150, ja. Und das ist also einkalkuliert in deinem Budget und das klappt? Ja, genau. Ja. Nie die Sehnsucht nach Zärtlichkeit, Innigkeit gehabt, Erotik? Ja, schon. Also ich hatte bis vor kurzem noch einen Kater, mit dem habe ich halt zu Hause geschmust und für den Sex hatte ich halt die Prostituierten. So habe ich mir das halt aufgeteilt. Ja, ich verstehe. So kann man sich dann die Erotik über die das Schmusen mit Tieren holen. Ja, klar. Nein, Erotik war es nicht, sondern halt Schmusen. Nein, halt natürlich, ja. Ich bin doch kein Perverser, der mit sich Bist du ein glücklicher und zufriedener Mann? Ich habe mich arrangiert und ich sagen wir mal so, wenn ich mitkriege, dass jemand sich ja wieder hat scheiden lassen und tierischen Unterhalt zahlen muss, dann sage ich natürlich nicht so taktvoll, bin ich schon. Aber mit dem Unterhalt ganz tief im Inneren habe ich dann eine gewisse Genugtuung, dass ich quasi diesen Schicksal an Schnippchen geschlagen habe. Aber nochmal, du könntest dieses ganze Thema Unterhalt ja nun wirklich komplett außen vor lassen, indem du dir sagst, wenn ich mich auf eine Frau einlasse, werde ich die nie heiraten. Es ist nur eine Beziehung. Ja, aber es gibt dann so Geschichten. Also ich habe dann auch Geschichten gehört, dass irgendwie quasi die Frau sich dann getrennt hat und dann ein Kind gekriegt hat, von dem der Mann gar nichts wusste. Und dann irgendwie nach 10 Jahren oder 12 Jahren gab es dann plötzlich Unterhaltsforderungen, die sich aufgestaut hatten. Das heißt, der Mann musste dann die aufgestauten Unterhaltsforderungen nachzahlen. Ich glaube, du bist aus dem richtigen... Das ist eine Phobie von mir. Langsam. Darf ich dir... Du bist aber auch ein richtiger Geizkragen, oder? Was heißt Geizkragen? Ich möchte gar nicht selber entscheiden, wofür ich Geld ausgebe und wofür nicht. Ja. Nee, ich meine, bist du in anderen Dingen auch sehr, sehr bedacht mit dem Geld? Weiß ich nicht. Also meinst, ja, ich gebe es halt gerne für mich aus. Also natürlich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal jemanden einlade oder irgendwie einen ausgebe oder so, dann gut, dann mach ich natürlich auch. Also bin ich nicht geizig, aber das entscheide ich dann eben selber. Natürlich, hast du einen großen Freundeskreis? Ich möchte halt nicht gezwungen werden oder vom Gericht oder von irgendwie gezwungen werden, hab irgendwie ich Geld. Habe ich verstanden. Hast du einen großen Hast du einen großen Freundeskreis? Ja, es geht so, ja. Wenn ich fragen darf, was machst du vom Beruf? Ich arbeite am Computer im Büro. Ah ja, okay. Ja. So, das ist jetzt so dein Lebenskonzept. Ja, genau. Und das heißt, wie ich dich jetzt kennenlerne, das soll auch so bleiben? Ja, vorläufig. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie in der Zukunft, ob sich da noch was ergibt. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe halt diese tief sitzende Angst. Ja, ja. Ich wollte ein Beispiel bringen, der... Rosa von Braunheim, den kennst du doch. Ja, der große Schwule. Ja, genau. Der hat mal im Fernsehen erzählt, dass er eine furchtbare Angst hat, vergiftet zu werden. Mhm. Und selbst wenn er bei guten Freunden zu Besuch ist, hat er irgendwie Angst, das Getränk anzunehmen, weil es vergiftet sein könnte. Habe ich auch gesehen im Fernsehen, ja. Ja, genau. Mhm. Und bei mir ist es eben so ähnlich mit der Angst, unterhaltspflichtig zu werden. Ich mag schon. Das ist so ähnlich, halt, damit du es verstehst. Weißt du? Es ist eine Phobie. Ja, genau, eine Phobie. Bist du manchmal einsam in deinem Leben? Ja, klar bin ich einsam, aber ich habe mich eigentlich trotzdem, trotz allem, habe ich mich ganz gut arrangiert. Also ich meine, ich... Bist du in Sachen Sex, wenn du zu den Prostituierten gehst, ist das so das Normale? Oder hast ja, du das da ist ganz normal. Ich mache ganz normalen Bienchensex. Kein Fetisch? Kein Fetisch, nein, nein, ganz normal. Das ist immer, es ist immer halt, es geht ja nicht nur, es geht zu 70% um Sex. Mhm. Und zu 30% geht es auch um eine zwischenmenschliche Begegnung. Also ich habe schon wirklich tolle, interessante Prostituierte kennengelernt. Hätte auch passieren können, Walter, dass du dich mal in eine Prostituierte verliebst. Ja, könnte sein. Also ich habe auch schon, er hat auch schon mal einen Heiratsantrag gemacht. Oh, da war sie ja, richtig bei dir, das dürfte ja, sie nie ja, tun. Ja, genau, das ist ja aber... Ich finde auch das ungewöhnlich, dass du, ich meine, jetzt bist du ein reifer Mann, aber in Jahren davor, dass du dich nicht einfach mal so verknallt und verliebt hast in Frauen. Ja, schon. Also wenn ich das nicht machen würde, dann wäre ich sowas Ähnliches wie die Absolute Beginners. Das kennst du auch. Ja, natürlich. Genau, das wäre ich dann, wenn ich das nicht mache, ja nicht ganz, aber so fast. Ich wäre fast ein Absolute Beginner. Wenn ich das nicht machen würde mit den Prostituierten, aber ich habe mich eben jetzt so arrangiert, dass ich meine Sexualität über die Prostituierten auslebe. Jeder so, wie er es mag. Ja. Wenn du die Frauen ordentlich behandelst und ordentlich bezahlst, dann... Ja, natürlich behandle ich die ordentlich. Ich wollte auch sagen, dass ich eben das hier, es wird immer so ein bisschen dargestellt, als ob Freier jetzt verkappte Vergewaltiger wären oder irgendwie... Nein, das ist nicht wahr. Das stimmt wirklich nicht. Ich schwör's dir und ich will auch nicht, dass die Prostituierten immer alle... Also ich sagte, wie gesagt, entweder Escort, also was ich nicht mag, absolut nicht mag, ist Straßenstrich, das mag ich nicht. Das wissen wir nicht. Das wirkt immer so, das ist so trostlos, wenn die da stehen und dann sind da vielleicht auch irgendwie Drogenabhängige dabei. Das will ich alles nicht. Ich will so ein bisschen gehoben will ich schon. Deshalb gehe ich entweder in einen Club. Mhm. Und im Club gehe ich auch deshalb, gehe ich wegen Sex, das ist klar, das ist keine Frage, muss man nicht schönreden, aber ich gehe auch zu 70%, zu 30% gehe ich aber auch dorthin wegen der Atmosphäre und das ist einfach auch unter netten Leuten sein, weißt du, da wird dann die modernen Modelle, die engagieren dann auch einen, zum Beispiel einen Sänger. Ja, also kürzlich weiter ist auch Entertainment, und, ne? Ja, genau, ja. Entertainment und da ist auch ein bisschen, da ist auch viel Humor, da wird auch viel gelacht und kürzlich hatte eine der Frauen hatte Geburtstag und dann gab es dann Shampoos und Schokoladenkuchen für alle und das war richtig nett. Mhm. Und das ist irgendwie, das ist ein ganz, ganz furchtbar, das wird immer so dargestellt, als wenn die Frauen alle, ja, die sind alle kurz vorm Weinkrampf, das stimmt alles nicht. Ich verstehe schon, ich glaube, dass ich jetzt als Monster dargestellt werde und nein, alles schwarz ist. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Du bist absolut dagegen auch, das ist das schwedische Modell. Absolut. Ja. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich wollte gerade was ganz anderes sagen. An dir, du hättest Reporter werden sollen. Rasender Reporter. Du redest ja wie ein Wasserfall. Ist ja irre. Ja, klar. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir belassen es dabei. Danke für dein Statement. Danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Alles Gute, Walter. Tschüss. Ciao. Mann, ich bin ja ganz außer Atem, obwohl ich gar nicht gesprochen habe. Er hat zu viel gesprochen. Sammy ist 29. Guten Morgen, Sammy. Ja, guten Morgen. Oh, ein Mann. Jawohl. Ein Mann. Warum hast du zu dem Thema angerufen, Sammy? Wie gesagt, ich bin Bordellbetreiber aus zweiter Generation, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und warum ich anrufe, habe das jetzt öfters mal im Radio gehört oder bei euch verfolgt, halt, wie schlecht die Leute darüber denken, über Bordellbetreiber. Ihr habt einen schlechten Ruf. Leider ja. Ja, weil, kann ich auch nachvollziehen. Also, bitte. Weil früher viele üble Dinge passiert sind und ihr die Mädels nicht ordentlich behandelt habt und sie quasi wie Sklaven gehalten habt. Ist das bei dir? Wie ist es bei dir? Nein, sag mal, wir haben zwei Läden und wir haben ungefähr zwischen 10 und 15 Frauen, welche diesen Tag täglich da und einige davon machen das halt auch nur als Auslösejob. Aber sag mal, nochmal zu deinem Ding, was du da gesagt hast. Natürlich gibt es schwarze Schafe in der Branche, will ich da gar nicht abschreiben. Wird es auch immer geben, gab es schon immer und wird es auch immer geben. Sag mal, aber wir lassen uns eigentlich human angehen, also wir lassen uns nicht unbedingt krachen. Wenn die sich die Frauen benehmen, sag ich mal, gibt's auch da keine Probleme. Generell stehen wir da nicht drauf. Aber Sammy, erklär uns doch mal das Geschäftsmodell. Was bedeutet das? Du bist ein Bordellbesitzer. Heißt das, ich frag's gleich konkret, dass du so und so viele Frauen bei dir fest angestellt hast? Oder wie ist das arbeitsmäßig organisiert? Nein, die sind selbstständig. Die sind selbstständig? Einige sind selbstständig und die anderen, da muss ich die Steuern für abzahlen. Es gibt ein Düsseldorfer Verfahren, das ist ein Steuergesetz. Das muss ein Verfahren, da zahle ich eine Tage. Es gibt eine Pauschalsteuer, die ist ja je nach Region, ist ein Tagessatz halt. Der wird für die Frauen halt veranschlagt. Okay, aber damit wir es verstehen. Also du betreibst ein Haus erstmal. Du hast eine Immobilie, in der du das machst. Ja. Die Frauen sind freiberuflich. Das heißt, die Frauen zahlen dir einen gewissen Anteil oder eine Miete oder wie ganz kann man genau das verstehen? Ganz genau, die Räumlichkeiten nutzen. Die Räumlichkeiten stellst du zur Verfügung? Räumlichkeiten etc., alles was dazu gehört, genau. Und wie viel Prozent ihrer Honorare müssen die Frauen an dich zahlen? Die Frauen nehmen an Honorare gar nicht. Dafür zahle ich ja die Steuern für die. Es gibt einen Pauschalbetrag, sage ich mal, aber das ist je nach Dame anders, je nachdem, was für Leistung sie erbringt, ist das variiert. Das ist ganz, ganz verschieden. Ich zahle die Zimmermiete und damit hat sich das eigentlich, eine Tageszimmermiete. Okay, das ist alles, was ihr macht, ist komplett legal. Die Polizei, die Steuerbehörden wissen Bescheid. Ja, und das ist ganz normaler Betrieb, der angemeldet ist, sage ich mal, Modellenclub. Also auch arbeitsrechtlich alles sauber. Ja, selbstverständlich. Wir haben auch bei uns immer die Polizei im Haus, also das ist alles nicht das Problem. Wenn eine Frau dann irgendwie keinen Bock mehr hat, bei dir in deinem Haus zu arbeiten, wie geht das dann? Dann kann ich das sagen. Da gibt's ja die eine geht von heute auf morgen und die andere sagt vorher Bescheid, pass auf, liebe Leute, sie hat ein Problem mit einer anderen Dame, sie verdient nicht genug oder da sind tausend andere Gründe. Sag mal, darum, da wir zwei Läden haben, können wir das immer variieren oder sagen, okay, Bubi, sag mal, in einem Laden sieht, stehen die Leute mehr auf blond, in den anderen Laden stehen die Frauen, Verstehe. Hast du denn mit jeder Frau einen Vertrag gemacht? Einen Vertrag? Nein, bezüglich? Nein. Das nicht? Also die können... Nein, ein Vertrag ist nicht nötig. Nein, das ist ein Schreiben, ja, das jetzt zukommt, wenn ich dir das erkläre. Das heißt, eigentlich läuft das, oder das Gesetz sich erlaubt, dass alles anonym läuft. Okay, aber der Staat schützt die Privatsphäre. Okay, aber das bedeutet ja, dass du wirklich von heute auf morgen die Frauen rausschmeißen kannst, aber die Frauen können auch von heute auf morgen selbst gehen. Selbstverständlich, klar. Ja. Ja, wie gesagt, die eine kündigt von heute auf morgen, was heißt kündigt, geht einfach und die andere sagt vorher Bescheid. Dann kann man die auch wieder annehmen. Welche sagen einfach, okay, ich mach mal meine Runde in Deutschland und komm dann wieder, ist alles gut. Was ist denn dann, außer dass du die Räume zur Verfügung stellst, was ist deine Rolle in diesem Haus? Die Rolle, dass die vernünftig arbeiten, dass sauber gearbeitet wird, korrekt gearbeitet wird, dass niemand abgezogen wird, sag ich mal, von den Gästen. Du hast auch mal angetrunkene Leute oder gehobene Gäste, wenn die ihre Kreditkarte zucken, dann läuft die Runde, sage ich mal. Und das muss alles immer ein bisschen kontrolliert sein. Sag mal, es gibt auch noch mal andere Bordellbetreiber, die schicken ihre Leute unbedingt, aber die schnuppern gerne mal dazwischen, wollen die andere Frauen abwerben oder. Mhm. Aber dann sind die Frauen so ganz eigenständig und selbstständig ja nicht. Wenn du sagst, dass du aufpasst, dass die ordentlich arbeiten, das heißt, du greifst ja bei den Frauen unter Umständen durch. Ja, das muss aber auch sein, weil eine Frau, die kann woanders hinziehen, aber ich kann nicht mit meinem Laden umziehen. Wenn der Laden mal einen schlechten Ruf hat, dann war es das vorbei, aber dann ich bin ja der Leidtragende und nicht die Frau. Die Frau, die kann in jedem Laden wieder anfangen. Mhm. So, wenn es da keine Kontrolle gibt und die Frauen machen alle, tanzen nach ihrer Nase, sag ich mal. Okay, aber wenn es keinen Vertrag gibt, ist das ja schon alles sehr nebulös. Was heißt nicht ordentlich arbeiten? Was heißt durchgreifen? Was machst du mit den Frauen, wenn sie nicht ordentlich arbeiten, in Anführungszeichen? Je nachdem, was für eine Situation das ist. Es gibt Gäste, die sind dann unzufrieden oder die Frau legt sich wie eine Leiche dahin. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt so ausdrücken muss und der Gast beschwert sich. Es gibt auch viele Gäste, die sind im Unrecht. Ich habe es jetzt noch nicht erlebt, wenn der Gast mir sagt, ja die Frau, ja die riecht, habe ich jetzt schon mal woanders mitgehört, aber ob das stimmt oder nicht, will ich jetzt auch nicht zu sagen. Die Frau ist nicht gepflegt. Das können tausend Gründe sein. Wenn so. Die Frau patzig rüberkommt, wenn der Kunde, der Gast, sage ich mal, eine Frau zu sich bittet, und sie macht auch stumpf, weil sie ja abgeneigt ist von dem Gast, aus verschiedenen Gründen. Kann aussehen, kann Alter sein. Mhm. Aber dann wäre es das doch eigentlich, wenn die Frau eine selbstständige, arbeitende Person ist, ist es doch Bier der Frau und es hat dich doch gar nicht zu interessieren. Du kriegst ja nur die Miete für die Zimmer. Ja, aber richtig, aber die können mir das ganze Konzept verbocken. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber das finde ich heikel. Wenn du nur die Apartments vermieten würdest, dann fänd ich das logischer. Na, wir müssen unterscheiden. Ich zwinge sie ja nicht. Mhm. Ich zwinge sie ja nicht dazu. Aber ich kann immer sagen, pass auf, der spricht dich an, guck nicht weg. Der Gast ruft dich. Du bist jung, du bist noch jung, 29 Jahre alt. 29 Jahre, ja. Wie 29, genau. Wie lange machst du das schon? Ja, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Und wie viele Frauen arbeiten bei dir? Oder sind bei dir? Das ist ganz verschieden. Momentan habe ich 9, am Wochenende sind es dann 14, mal mehr, mal weniger, sage ich mal. So. Wie gesagt, welche, die machen das, jetzt mal Butter bei die Fische. Da kursieren ja ganz viele Vorstellungen und Fantasien. Was verdient man mit dem, was du da machst im Monat? Was ich halt, das weiß ich nicht. Also ich weiß. Das weißt du nicht? Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt ganz angemessen ist. Das ist eigentlich. Darum geht's eigentlich nicht. Ums Verdienen geht's nicht. Okay, wir können sehr, sehr gut leben. Wir haben mehrere Immobilien. Wir haben es am Laufen, sage ich mal. Ist alles im Griff. Okay, also es steht hier natürlich völlig frei, eine solche Frage nicht zu beantworten. Ich habe es nur versucht. Okay, aber ihr lebt ganz gut damit. Hast du eine Freundin oder eine Frau? Ich habe eine Frau, ich bin verheiratet, ja, und habe zwei Kinder. Ach, und zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder? 3 und 5. Nun sind die noch sehr jung. Wirst du denen irgendwann erklären und sagen, was du machst? Also mal ganz ehrlich, ist ein bisschen schwer. Ich weiß es noch nicht. Wir machen uns oft im Kopf oder sehr, ja oft, also wir wissen es noch nicht genau. Was macht deine Frau? Das fängt ja dann irgendwann mal an. Entschuldigung? Ja, sag, also sprich ruhig aus. Nein, ich sag mal, ja, die Kinder, die werden älter, irgendwann fängt das an mit Schule oder wenn das ist immer. Es gibt wenige Leute, die das wissen. Mhm. Die sind jetzt beide im Kindergarten, aber okay, dann fängt das an mit der Schule und so weiter und dann, ja, man weiß, wie sich das ergibt. Aber du hast dieses Haus oder die Häuser von deinem Vater übernommen? Nee, das haben wir alle selber aufgebaut. Selber aufgebaut. Okay. Ja. Deine Frau, ist die mit in dem Geschäft tätig? Ja. Ist sie selbst auch prostituiert? Nein, Quatsch. Ich sag mal, es gibt gewisse Sachen, die besprechen eine Frau gerne mit einer anderen Frau und da ist das halt, bin ich halt fehl am Platz, sag ich mal. Mhm. So, das Problem wird entstehen, wenn die Kinder größer werden, was ihr denen sagt. Ja, genau. Aber ihr müsst doch irgendwie grob einen Plan haben, was los ist. Was ihr machen werdet. Ja, sag mal, in der Regel, oder bei uns ist es in der Regel so, wir haben in jedem Laden, was ich will nicht sagen, nicht Manager, sondern eine Frau, eine Vertrauensperson, sag ich mal. Mhm. Was heißt nicht für uns regelt, wenn wir können ja nicht 24 Stunden vor Ort sein, sag ich mal. Ja. Die regelt das so ein bisschen. Ich sage mal, das sind meine Augen und meine Hände, wenn wir nicht in dem Laden sind. So, und sag mal, mit der Zeit sind wir da bei uns. Und was heißt, ob es eine Barfrau ist oder so, dass man sich das aufbaut mit einer fremden Person, sage ich mal, oder mit einer Dame, die austeilen will, dass man sagt, so, sie kann das weitermanagen für uns, dass sie ein bisschen uns aus den Lehnen zurückziehen. Man kontrolliert das alles noch und so läuft das eigentlich auch. Also aber, du hast in jedem Laden hast du eine Dame, die das für dich ein bisschen die Augen auf hat. Aber dennoch besteht natürlich die Gefahr, dass die Kinder, wenn sie älter werden, das irgendwann erfahren, was ihr wirklich macht. Ja, das wird ein großes Problem sein, ja. Aber ist schwierig, ja. Gut, Sammy, ich danke auch dir. Ich wollte nur noch einmal was loswerden. Nein, es geht ja immer darum, eigentlich die schlechten, was man immer sagt, Bordellbetreiber, Zwölferei und so, aber die Menschen oder die Leute, die das denken, sollen nicht mal den Kopf mal andersrum machen. Ich habe zum Beispiel 80% der Frauen, die ich bei mir habe, die kommen alle überwiegend aus Osteuropa, Spanien und so weiter. Die haben alle ihre Familien da hinten, ich weiß, ist das Sitte oder nicht, will ich jetzt nicht sagen, mit 14, 15 geheiratet, Kinder geschieden, noch ein Kind geschieden. Jetzt sind die in Deutschland, was sollen die denn in ihren Ländern machen? Gut. Die müssen ihre Familie ernähren. Der eine sagt, wenn es jetzt nur eine deutsche Staatsbürgerin ist, die in Deutschland lebt, okay, die könnte Hartz IV beantragen, irgendwie kommt die durch. Aber die da hinten, die von da hinten kommen, da kann die Mama nicht irgendwie Hartz IV beantragen. Und dann, wenn die da ihre 4, 5 Kinder hat, Familie, Eltern sind krank, Medizin und. Okay, nun bist du nicht, verstehe, nun seid ihr gerade nicht die perfekte Sozialstation. Die Frauen könnten ja auch in einer anderen Weise tätig werden in Deutschland. Aber das Geld werden die nicht verdienen in keiner Fabrik und keiner Firma. Das ist ja auch nicht nötig. Ja, das ist ja unter Umständen auch nicht nötig, wenn man einem anderen. Aber wenn man dann so eine 4, 5-köpfige Familie ernähren will und dann weiß ich nicht, ob er das denkt. Aber die kommen ja aus dieser Region. Die haben die Sprache. Ich verstehe, Herr. Ich meine, wenn das juristisch und rechtlich bei dir alles sauber ist, dann ist das zu akzeptieren. Aber ich würde an deiner Seite vorsichtig sein, das moralisch zu legitimieren. Da kommst du wirklich in Bredouille. Julia, sage ich dir. Nur das können wir jetzt nicht mehr diskutieren, weil die Zeit um ist. Aber dennoch danke ich dir, dass du angerufen hast und uns ein bisschen erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Und alles Gute und behandle die Frauen gut. Tschüss. Weißt du doch. Ja, ciao. Tschüss. Und hier ist, heute ist der Abend der Schnellsprecher, ne? Sammy war auch so ein Jetzt kommt Alex und Alex spricht ganz ruhig. Ich ahne es schon. Hallo Alex. Ja, guten Abend, Domian, wie geht's? Ja, das geht. Ich wollte auch sagen, ich habe ziemlich früh angefangen, aber auf der anderen Seite als Freier. Ja. Ich habe mit 15 in der Pubertät halt angefangen, zu Frauen zu gehen, gegen Geld, Entgelt. Auch so früh? Auch so früh. Warum? Warum? Ja, der Reiz, ist halt der Reiz. Ne? Ja, aber 15 kriegt man doch auch Mädels so. Ja, natürlich, aber es ist halt, wie soll man sagen, es ist halt eine gewisse Sucht gewesen auch. Ne? Na, so fing die Sucht dann vielleicht an mit 15. Genau, so hat sie angefangen, ne? Und ich habe dadurch, wo ich auch selber zugebe, ein sehr, sehr gestörtes Frauenbild bekommen. Ne? Erzähl doch mal erstmal ein bisschen. Das heißt, du bist jetzt 27 und bist immer noch quasi professioneller Puffgänger. Ja gut, ich hatte in der Zwischenzeit auch was mit Frauen ohne Geld. Ja. Das ist es nicht, aber halt, das war schon über die Jahre immer da gewesen. Ein gestörtes Frauenbild, was heißt das konkret? Man reduziert eine Frau auf rein sexuelle Ebene, als sexuelles Objekt. Das ist die Gefahr, wenn man das eben nur da so erlebt. Ja, oder ziemlich früh da so ausgesetzt ist. Weil man vergleicht jede Frau halt damit. Ja. Das ist halt der Maßstab, okay, wie gut ist sie im Bett, wie sieht sie aus? Ne? Bist du denn überhaupt fähig, dich wirklich auf eine Frau einzulassen, sie zu respektieren und mit ihr auch deine Sexualität zu genießen? Also ich sag mal so, ich hatte schon ein paar Beziehungen, aber das war halt dann eher so einseitiger Natur. Ich habe natürlich dann der Frau was vorgespielt. Ne? Und das ist natürlich auf Dauer anstrengend. Das kann man ja nicht auf Dauer durchziehen. Das heißt im Klartext, es hat noch keinmal richtig funktioniert? So gesehen nicht, nein. Wie oft gehst du denn heute noch? Das ist halt phasenweise. Es gibt so Phasen, da gehe ich ziemlich oft und es gibt halt Phasen, da bin ich ganz abstinent oder treffe halt so Frauen. Gibt es, ja genau, es gibt schon auch so die berühmten One-Night-Stands, die gibt es auch bei dir. Ja. Aber dann siehst du die Frau wahrscheinlich auch nur als Sexobjekt, so wie eine Prostituierte. Genau. Wie ist es denn bei dir mit Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Erotik? Ja, also Erotik spielt sich ja im Kopf ab, ne? Das ist ja eine ganz spezielle Sache. Sagen wir Zärtlichkeit und Innigkeit mit einem Menschen. Ja. Ich denke mal, das ist vielleicht ein Bedürfnis bei mir, was ich unterdrückt habe oder was verkümmert ist zum Teil auch. Ne? Klingt ja ein bisschen traurig. Ja, das stimmt, definitiv. Ne? Was könnte man dagegen tun? Was könnte man dagegen tun? Ja, zum Beispiel Therapie machen, das wäre aber schon mal ein Anfang. Ne? Ja, nee, die Frage ist ja wirklich, ob es dich wirklich stört und aber ich sag mal so, das ist ja sehr kompliziert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar keine Erfahrung mit Frauen so habe, aber die ich gemacht habe, diese Erfahrung, es ist ja sehr kompliziert. Menschen sind ja sehr kompliziert. Ne? Man muss sich auf den anderen einstellen und man kann nicht mit dem Finger schnipsen und der andere ist dann bei Stelle parat. Ne? Kannst du dich denn verlieben noch? Kann ich mich noch verlieben? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Wann warst du das letzte Mal verliebt? Vor 2-3 Jahren. Vielleicht ein bisschen verknallt, aber jetzt nicht so. Vielleicht aufgrund dieser merkwürdigen Erfahrung weißt du gar nicht, was Verlieben ist. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern ich meine es, weil du ganz anders programmiert und sozialisiert bist. Ja, eben. Also da ich jetzt sehr früh damit angefangen habe, ne? Waren halt auch die Mädchen in jüngeren Jahren, also jetzt während meiner Jugendzeit halt, habe ich sie auch ja ständig im Vergleich gehalten. Ja. Ne? Und dass dieser Vergleich natürlich nicht standhalten kann oder halt nicht gesund, ein gesunder Maßstab ist, das weiß ich auch jetzt. Wenn du jetzt so viel Erfahrung, so oft, wenn man das hochrechnet, sind das ja, hast du mal durchgerechnet, wie oft du schon bei einer Prostituierten... Also ich habe mal konservativ geschätzt, ne? Vielleicht 130, 120... Bist du denn überhaupt noch richtig zufrieden, wenn du zu einer Prostituierten gehst oder langweilt dich das auch mittlerweile? Also ich sag mal so, über Jahre habe ich halt irgendwie das seltsame Glück gehabt, immer in sehr, sehr bizarre Situationen zu kommen. Also das waren dann so surreale Situationen mit den Menschen auch. Also na klar, es gibt viele Frauen, die haben Probleme und Drogen und dies und das, aber da haben sich so Situationen aufgetan, da dachte ich mir, nee, das bist nicht du jetzt, das ist jetzt nicht real, das ist aus einem Roman oder irgendwie aus einem Film. Das waren so Situationen, die kann man nicht beschreiben. Das klingt ja eher positiv. Ja, aber das waren dann so bizarre Situationen. Also verstehst du, so Szenarien, wo man sich denkt, was mache ich bloß hier? Also meine Frage zielte darauf hin, ob du nicht da diesbezüglich auch abgestumpft schon bist. Das kann sein. Also und was ich vorhin meinte, Alex, wenn man da was verändern will, das kann man sicherlich durch eine Sexualtherapie zum Beispiel. Ja. Aber dazu braucht man einen Leidensdruck. Hast du den schon? Nein. Nee. Bei weitem nicht. Also das ist für mich etwas so wie ein Produkt, das ich zu mir nehme. Ja. Also ist auch noch nicht so eine Entscheidung gefallen, ich muss jetzt was verändern in meinem Leben. Nein. Das heißt, das läuft erstmal so weiter. Das läuft jetzt weiter, aber ich sag mal so, ich habe die Einsicht gefunden, dass ich weiß, dass es falsch ist. Ja, vielleicht ist es in drei... Nicht als normal ansehen, sondern als merke, dass es falsch ist. Genau, vielleicht in 3, 4, 5 Jahren macht es dann vielleicht Klick und du machst den Schritt in eine Therapie. Eventuell, vielleicht. Hast du dich denn immer geschützt bei den Prostituierten? Ja, natürlich. So. Gott sei Dank, wenigstens das. Ja, wenigstens das. Alex, danke, dass du intim uns erzählt hast von dir. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war's für heute, meine Lieben. Käufliche Liebe in der Technik Tim Dohnke. Und morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht morgen. Und könnt ihr dann zu jedem Thema wieder anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne reden wollt. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.